Jan Pirat hier, heute mit Alios und zwar mit einer, ich sag mal, relativ dringlichen Aufruf an euch. Schieß doch mal ganz kurz los, worum es geht. Ja, moin, der Alius hier. Ja, wir Piraten rufen jetzt am Mittwoch, dem 5.6. zwischen 14 und 19 Uhr zu einer Mahnwache für die Netzneutralität auf, und zwar am Telekom Campus in Bonn. Das ist an dem Landgrabenweg 151, und dort werden wir von 14 bis 19 Uhr sein, da die Telekom ja Pläne hat, den Internetzugang für die DSL-Kunden künftig zu drosseln, wenn ein gewisses Download-Volumen überschritten ist und das in seinen Wirkungen eben auch Einfluss auf die Netzneutralität hat, die für uns Piraten ganz wichtig ist, weil da hängt unsere Informations-, Presse- und Meinungsfreiheit am Ende dran. Und darum wollen wir dort eben bei der Telekom direkt vor Ort unseren Unmut darüber ausdrücken und laden dazu alle interessierten Bürger und Piraten und Netzmenschen ein, vorbeizukommen und uns dort zu unterstützen. Ja, ihr habt es gehört. Also es werden wirklich alle Leute gebraucht. Wenn ihr noch kreative Ideen habt, macht und kommt dorthin. Du wirst, denke ich, auch vor Ort sein. Ja, ganz genau. Also ich werde wohl auch die ganze Zeit, also von 14 bis 19 Uhr da in Bonn vor Ort sein. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du dir kurz die Zeit genommen hast, das hier kundzutun. Und ich hoffe, dass das ein voller Erfolg wird, weil das ist unser Thema. Und weil ja auch heute der Sprecher der Telekom, Herr Azrak, auf heute.de zu lesen war mit der Aussage, das ist alles nur Klientelpolitik und das nur Einzelinteressen von Netzaktivisten ist und der es einfach nicht verstanden hat, worum es wirklich geht, was wir da bezeichnen für die Telekom ist. Ja, vielen Dank, dass du es kurz aufgenommen hast und ich hoffe, wir sehen uns, wie auch vielleicht die Leute, die das jetzt hören, dann in Bonn. Tschüss! Tschüss! Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.